Haus. Und die Männer gehen zu den Frauen und die Frauen gehen zu Bett. Und die Betten gehen auf die Reise, Ahoi Jumbo Jet. In der letzten Stunde des Tages blüht die Fantasie. Yeah.